If you can turn in your Bibles to Psalm 66. Wenn wir in unseren Bibeln zu Psalm 66 gehen können. We're only going to take a few minutes. Und ich werde nur ein paar Minuten brauchen. Because I really want to hear Pastor Rob preach tonight. Weil ich will eigentlich Pastor Rob predigen hören heute. I couldn't stop thinking about this portion. Und ich konnte nicht aufhören, an diese Stelle zu denken. And it just speaks so much about our lives as believers from beginning to end. Und diese Stelle spricht so sehr von unserem Leben als Gläubiger, von Anfang bis zum Ende. And it's interesting because he starts out in a certain way. Und es ist interessant, er beginnt auf eine bestimmte Art. Then he comes into something that's really unusual. Und dann kommt er zu etwas, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Then he comes out the other end. Und dann kommt er am anderen Ende wieder heraus. So let's pray. Und lass uns beten. Father, we thank you for your word. Vater, wir bitten dich oder wir danken dir für dein Wort. Your precious promises to us. Und für deine kostbaren Versprechungen für uns. And the truth that they are in our lives. Und die Wahrheit, die sie sind in unserem Leben. Father, we pray that you just anoint these few words. Vater, wir beten, dass du diese Worte salbst. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. In verse 1 it says, make a joyful shout to God, all the earth. In Vers 1 steht, jaucht Gott alle Welt. And it's like you can tell he is so psyched right now. Und du kannst es sagen, er ist wirklich so aufgebracht. Oder verse 3 so. Says, say to God, how awesome are your works. In Vers 3 sprecht zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke. Now think about that. The psalmist is saying to you and I. Der Psalmist sagt zu uns, that we should look to God. Dass wir zu Gott aufschauen sollen. Say God, how awesome are your works. Und da steht Gott, wie großartig sind deine Werke. That's exactly what he's saying. And then in verse 5. Und genau das sagt er in Vers 5. He says, come and see the works of God. Steht, kommt und seht die großen Taten Gottes. And he says, he is awesome in his doing toward und the sons of men. Er steht erst großartig in seinem Tun gegenüber den Menschenkindern. Like, this is unbelievable. He's awesome. Das ist unglaublich. Es ist großartig. And it's amazing. It says in verse 6, und in part B. Vers 6, also zweiter Teil. It says, we will rejoice in him. Da steht, wir werden in ihm uns erfreuen. And I can't help but to think about something that happened today. Und ich muss an etwas denken, was heute passiert ist. We were working up at Otmar's house. Wir haben in dem Haus von Otmar gearbeitet. And I'm going to uncover David right now. Und ich möchte jetzt den David. David Veselinovic. David, also jetzt bloßstellen. Yeah, and David came up and he was helping me around the house. Der David ist gekommen und hat mir geholfen zu arbeiten. And it's amazing because we're working in, you know, there's a pond in the backyard. It's a swimming pond. Also da gibt's einen Schwimmteich im hinteren Teil. And he was just going, wow, this is awesome. You mean we can work a little bit and we can dive in the water and we can fool around and we can get out and work a little more? Und er hat gesagt, wow, das ist großartig. Heißt das, wir können ein bisschen arbeiten und dann gleich schwimmen gehen und dann noch ein bisschen arbeiten und wieder schwimmen gehen? And I was so blessed. Just watching him. Und ich war so gesegnet, ihn zu sehen. Have so much fun. Wie freudig er war. And I thought about how God will be with you and I. Und ich habe dran gedacht, wie Gott mit uns umgehen wird. When we see him face to face. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. And we see heaven for what it all really is. Und wir sehen werden, was der Himmel wirklich ist. And we sit down and have our first meal with him. Und wir können uns niedersetzen und zum ersten Mal mit Jesus essen. And just imagine the smile on God's and Jesus's face. Und denk dran, dass dieses Lächeln an dem Gesicht von Jesus. We take one bite and go, Lord, this is awesome. This is so good. Wir nehmen einen Bissen und wir sagen, Herr, das ist wunderbar, das ist so gut. And he'll say, eat as much as you want. Und er sagt, iss so viel du magst. And you'll never get fat. Und du wirst niemals fett werden, dick werden. Oh, this is unbelievable. This is great. Das ist unglaublich, das ist großartig. And I could just think of, I could just see his smile. He's looking every one of you and I right in the eyes. Und ich sehe sein Lächeln und wie er jeden von uns ins Gesicht blickt. And he's gonna have so much joy. Und er hat so viel Freude. Because we're gonna have so much joy. Weil wir so viel Freude haben werden. And we'll come up to say, Lord, I just met my ancestor who was a believer. We had the most amazing time. We went swimming. We did all these things. Und wir werden sagen, wow, ich habe meinen Vorfahren getroffen, der ist auch ein Gläubiger und wir waren schwimmen und wir haben so viel Spaß gehabt. And he's just gonna smile. Und er wird lächeln. That's how awesome God is. Und das ist, wie großartig Gott ist. Es ist Because it doesn't stop there. Weil dort hört sich auf. Because let's look at verse 10. Und schauen wir Vers 10 an. For you, O God, have tested us. Denn du hast uns geprüft. Now remember what he was just saying. God, you're so awesome. Zuerst hat's geheißen, Gott, du bist so großartig. Now it says you have refined us as silver is refined. Und jetzt steht da, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. You brought us into the net. Du hast uns ins Netz gehen lassen. Right? You laid affliction on our backs. Du hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. You have caused men to ride over our heads. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. We went through fire and through water. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Now he's saying this it's in the past tense. Und er sagt das zu uns und es ist in der Vergangenheit geschrieben. He's looking at his life in the whole, and David is probably had written this when he was an older man. Und der David hat da eigentlich zurückgeblickt auf sein Leben. Er hat das als alter Mann geschrieben. But he saw the end result. Und er hat das Endergebnis gesehen. And that's what God wants us to see every day is the end result. Und das ist, was Gott will, dass wir auch jeden Tag sehen, das Endergebnis. That these things have to happen and they're part of the process. Diese Dinge müssen geschehen und sie sind Teil des Prozesses. But the finished work says here, look at the end result. Und das vollbrachte Werk sagt, schau dir an, das ist das Endresultat. Because God is going to bless us for eternity. Weil Gott wird uns segnen für die Ewigkeit. For the affliction, for the refinement, and for the net that we experience for this small amount of time. Für die Bedrängnisse und für diesen Läuterungsprozess und für diese kurze Zeit, wo der Feind über uns kommt. But this is an amazing promise. Und das ist ein erstaunliches Versprechen. It says we've gone through all these things, but in verse 12, the last thing he says. Wir haben all das durchgemacht und dann in Vers 12 das letzte, was er sagt. But you brought us out to a rich fulfillment. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. You brought us to a place of amazing abundance. Du hast uns zu einem Platz gebracht, wo es Überfluss gibt. And the amazing thing is that you and I we can experience through the process. Und wir können durch diesen Prozess erfahren. And as you know, you've gone through trials, and as you've come out the other end, and you see the fulfillment, you see what God has done. Und du weißt, wenn du schon durch Bedrängnisse durchgegangen bist und wenn du dann die Erfüllung auch gesehen hast und gesehen hast, was Gott gemacht hat. Was there one time where you said it was not that wasn't worth it? Was hast du das einmal erlebt, dass du dann gesagt hast, na, das war es nicht wert? No, you go, wow, even though it was a crazy situation, it was well worth it. Nein, obwohl es vielleicht eine verrückte Situation war, es war es wert. Because we realize how awesome God is in it. Weil wir haben erkannt, wie großartig Gott in der Situation war. And I love what it says in verse 20, and we're going to close. Und ich liebe, was er sagt hier in Vers 20, und ich werde abschließen. It says, blessed be God, gepriesen sei Gott, who has not turned away my prayer, der nicht verworfen hat mein Gebet, nor his mercy from me. Noch seine Gnade von mir. Lord, you never, through all of these crazy things, über diese ganze Zeit der verrückten Dinge. I fell over myself and I tripped and I fell a million times. Ich bin hingefallen, ich bin gestürzt, vielleicht Millionen Male. But through it all, I saw how awesome you really are. Aber über diese ganze Zeit hinweg habe ich gesehen, wie großartig du wirklich bist. And you never turned away from me. Und du hast dich nie von mir abgewandt. And your mercy was always there. Und deine Barmherzigkeit, sie war immer da. And his mercy is always there. Deine Barmherzigkeit, sie ist immer da. And that's really the epitome of our lives, isn't it? Und das ist wahrscheinlich also der Höhepunkt unseres Lebens. We look at our lives and we look at the end result and we say, Lord, it's just all you. Thank you. Das ist, was dann herauskommt am Ende, wenn wir auf unser Leben zurücksehen und dann können wir sagen, danke, Herr. Danke. And so we can shout to God, Lord, how awesome, really. Lord, how awesome are your works. Und wir können zu Gott ausrufen und sagen, wie großartig sind deine Werke. Towards me. Zu mir. And towards your people. Und gegenüber deinen Menschen, and deinen it Leuten. Never, ever changes. Und das wird sich niemals ändern. Amen. Hallelujah. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you are awesome. Weil du bist großartig. And you'll never not be awesome. Und du wirst niemals nicht großartig sein. And we have an exciting life. Und wir haben so ein großartiges und aufregendes Leben. Thank you, Lord. You have delivered us from the slavery of being stuck in ourselves. Und danke, Herr. Du hast uns befreit von diesem Leben, wo wir in uns selbst eingekesselt sind. And you've seated us above with you with tremendous life and liberty. Und du hast uns hinaufgesetzt mit dir in Freiheit und in Freiheit. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Turn with me to 2 Chronicles chapter 25. Und gehen wir zum 2. Chroniker, Kapitel 25. And 1 Kings chapter 11. Und 1. Könige, Kapitel 11. And let's pray. Und lasst uns beten. Father in heaven, we thank you for this time. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit. Thank you for the words we've heard. Danke für die Worte, die wir gehört haben. And bless these to our lives in Jesus' name. Und segne sie zu unseren Leben. Amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, 2 Chronicles chapter 25. 2. Chroniker, Kapitel 25. Verse 1. Amaziah was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. Amaziah war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. And his mother's name was Jehoadan. Und der Name seiner Mutter war Joadam. Of Jerusalem. Von Jerusalem. And listen to the statement. Und hört euch jetzt das an. And he did right in the sight of the Lord. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderbar? He did right in the sight of the Lord. Er hat recht getan in den Augen des Herrn. But look at the second part of the verse. Und schaut euch jetzt den zweiten Teil des Verses an. Yet not with the whole heart. Jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Turn to 1 Kings chapter 11. Gehen wir jetzt zum 1. Könige Kapitel 11. Amaziah did what was right in the sight of the Lord. Amaziah hat getan, was richtig war in den Augen des Herrn. Yet not with the whole heart. Aber nicht mit ungeteiltem Herzen. You know, it's interesting when I go back to America every year. Und es ist interessant, wenn ich zurückgehe nach Amerika jedes Jahr. There's always one person at least that's not there anymore. Gibt es zumindest immer eine Person, die nicht mehr dort ist. They're not walking with the Lord somehow. Sie gehen irgendwie nicht mehr mit dem Herrn. And it's sad. Und das ist traurig. Because like we talked about on Sunday. Weil so wie wir am Sonntag gesprochen haben. In the last days there will be perilous times. Weil in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Fierce times. Sehr wilde, feurige Zeiten. Dangerous times. Gefährliche Zeiten. And maybe the best definition for the word perilous. Und vielleicht die beste Definition für dieses Wort wild. Could be. Könnte sein. A time that can kill you. Eine Zeit, die dich töten kann. Like we talked about my dog on Sunday. Und wir haben am Sonntag über meinen Hund gesprochen. And that dog was fierce. Und dieser Hund war sehr scharf. That dog could really hurt you. Und er konnte dich wirklich verletzen. That dog could kill other dogs. Und dieser Hund konnte andere Hunde töten. One of my friends, he didn't like my dog. Einer meiner Freunde mochte meinen Hund nicht. And Pastor Matt, the first time he met my dog. Und das erste Mal, wo Pastor Matt meinen Hund getroffen hat. He loved my dog. Hat er meinen Hund geliebt. And he wrestled with the dog. Und er hat mit dem Hund gekämpft. To my surprise. Zu meiner Überraschung. And one day my other friend came over. Und eines Tages ist dieser andere Freund gekommen. On his bicycle and I was not home. Auf seinem Fahrrad und ich war nicht zu Hause. And Duke was in the garage. Und Duke war in der Garage. And Duke was barking and barking. Und Duke hat gebellt und gebellt. And my friend started to make fun of him because he didn't like him. Und mein Freund hat Spaß, also hat ihn Spaß gemacht mit dem Hund. He says, "Oh, shut up!" Und er hat gesagt, sei still. Oh, shut up in there. Sei still drinnen. And there was two of them, two friends. Und es waren zwei Freunde. And after he had said these words enough, "Oh, shut up!" Und nachdem das genug oft wiederholt hat, sei still. Really got my dog mad. Ist mein Hund wirklich bösartig geworden? My dog stuck his nose underneath the door handle. Und mein Hund hat die Nase unter die Türschnalle gesteckt. And picked it up. Und hat sie hochgehoben. And suddenly the door opened. Und die Tür ist aufgegangen. And these guys are face to face with a fierce dog. Und diese zwei Burschen waren plötzlich von Angesicht zu Angesicht mit einem wilden Hund. They jumped on their bicycles as fast as they could. Die sind so schnell wie möglich auf ihre Räder gesprungen. He chased them for about a kilometer, you know. Und er hat sie ungefähr für einen Kilometer noch verfolgt. Perilous times. Das sind furchtbare Zeiten. Yeah, or bösartige Zeiten. Right? Times that can kill you. Das sind Zeiten, die dich umbringen können. And if they can't take away your salvation, und wenn sie auch nicht deine Errettung wegnehmen können, because that's in God's hands. Weil deine Errettung liegt in Gottes Händen. But it can surely kill your Christian experience. Aber sie kann auf jeden Fall deine christliche Erfahrung wegnehmen und töten. How do you say his name? Amaziah. Und Amaziah did right in the sight of the Lord, hat recht getan in den Augen but Gottes, not with the whole heart. Und doch nicht mit seinem mit ungeteiltem Herz. I wonder how many in this room would fall into that category. Und ich frage mich, wie viele in diesem Raum in diese Kategorie maybe reinfallen. No one. Vielleicht keiner. Maybe one. Vielleicht einer. Maybe two. Vielleicht zwei. Maybe five. Vielleicht fünf. Maybe ten. Vielleicht zehn. Maybe 25. Vielleicht 25. Maybe 40. Vielleicht 40. The Lord knows. Und der Herr weiß es. It's just bad enough when it's me. Und es ist schlimm genug, wenn es mich betrifft. It only has to be one person. Es muss nur eine Person. Es reicht, wenn es eine, now, if we look eine Person ist. Look at the life of Solomon. Und schauen wir uns das Leben des König Salomon an. In chapter 11, 1 Kings. 1. Könige 11. Now King Solomon loved many foreign women. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Verse 2. From the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel, you shall not associate with them. Von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israels gesagt hat, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen. Neither shall they associate with you. Und sie sollen nicht zu euch eingehen. For they will surely turn your heart away after their gods. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. Solomon held fast to these in love. An diesen hing Salomo mit Liebe. We say in America, birds of a feather flock together. Und wir sagen in Amerika, dass birds who have the same feathers stay together. Dass die Vögel, die dieselben Feder, dasselbe Federkleid haben, die halten noch zusammen. You know, and in the flesh, I have certain feathers. Und im Fleisch habe ich ein bestimmtes Federkleid. And in the flesh, I am a particular kind of person. Und im Fleisch bin ich eine bestimmte Art von Person. And if I associate with those kind of people, und wenn ich mich mit dieser Art von Leuten zusammenfinde, they will surely turn my heart to their God. Werden die mein Herz zu ihrem Gott wenden. It doesn't matter who you are. Und es ist egal, wer du bist. It doesn't matter if you're Billy Graham, egal ob du Billy Graham or bist, Dr. Stevens, oder Dr. Stevens, or Dr. Cho, oder Dr. Cho. It doesn't matter who you are. Egal wer du bist. Flesh is flesh. Das Fleisch ist das and Fleisch. All of us are human. Und alle von uns sind menschlich. And who you associate with, und mit wem du Gemeinschaft hast, their God will eventually be your God. Deren Gott wird letztlich auch irgendwann dein Gott werden. Never, ever, ever underestimate that. Und unterschätze das niemals. If you're a teenager, und wenn du ein Teenager bist, watch the friends you hang around with. Dann schau, mit welchen Freunden du zusammen bist. It's not worth it. Und das ist einfach nicht wert. When I was 18, Pastor Matt and I had a lot of friends in the natural. Wo ich 18 Jahre alt war, hatte Pastor Matt und ich sehr viele Freunde gehabt in unserer Mensch, also and they were good friends. Und es waren gute Freunde. We grew up since we were in kindergarten. Und wir sind zusammen aufgewachsen vom Kindergarten we an. We loved each other. Wir haben uns geliebt. We laughed together. Wir haben gelacht. Fought together. Und haben gekämpft. And camping together. Wir sind zusammen played campen gegangen. Played sports together. Und Sport gemacht. But when I became a Christian, aber als ich ein Christ geworden I had bin, to make a very, very difficult decision. Musste ich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung treffen. I mean, I was weeping on my knees. Und ich habe geweint auf meinen Knien. And I said, Lord, what is separating me from you? Und ich habe gesagt, Herr, was mich von dir trennt? I feel that something is now between us. Oder was trennt mich von dir? Ich spüre, etwas ist dazwischen. And I was on my knees in my room. Ich war auf meinen Knien in meinem Zimmer. And God spoke to my heart. Und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. And he said, your friends. Und er hat gesagt, deine Freunde. They will destroy you. Sie werden dich zerstören. They will destroy your walk with me. Sie werden deinen Wandel mit mir zerstören. And I prayed a prayer that brought tears to my eyes. Und ich habe ein Gebet gebetet, das Tränen in meine Augen gebracht hat. And I said, Lord. Und ich habe gesagt, Herr. If you want to take them away, take them away. Wenn du sie wegnehmen willst, dann nimm sie weg. I will not call them again. und ich werde sie nicht mehr anrufen. They call, one friend called me, und einer der Freunde hat mich angerufen. And they never called me again. Und dann haben sie mich nie mehr angerufen. This saved my Christian life. Und das hat mein christliches Leben gerettet. It not only saved my Christian life, es hat nicht nur mein christliches Leben gerettet, but my Christian life began to save them. Sondern umgekehrt, mein christliches Leben hat begonnen, sie zu retten. Because Pastor Matt was one of the friends that I didn't felt that I didn't hang around with anymore. Weil Pastor Matt, er war einer dieser Freunde, mit denen ich dann keinen Umgang mehr hatte. I can't. Und ich konnte es nicht mehr. I've got to go my way with the Lord. Ich musste meinen Weg gehen mit dem Herrn. And it doesn't matter how much he likes my dog and how much my dog likes him. Und egal wie sehr er meinen Hund mag und wie sehr mein Hund ihn mag. I remember the day when we parted ways. Und ich erinnere mich an den Tag, wo unsere Wege sich geschieden haben. He was in his car in my driveway. Er war in seinem Auto bei unserem Haus. Remember that? We shook hands. Wir haben uns die Hand gespielt. And he was gone. Und er ist weggefahren. And I said goodbye, and that was it. Und ich habe gesagt, auf Wiedersehen, und das war. And I went wholly after the Lord. Und ich bin zur Gänze dem Herrn nachgefolgt. 2 years later, he gave his life to Christ. Und 2 Jahre später hat er sein Leben Christus übergeben. And others gave their lives to Christ. Und andere haben ihr Leben Christus übergeben. And suddenly übergeben. We were picking up momentum in the Lord's way. Und plötzlich haben wir ein Momentum aufgenommen in dem Weg des Herrn. Look at Solomon. Und schau dir den Salomo an. Solomon is the type of Christ in the millennial reign. Der Salomo ist der Typus von Christus für das tausendjährige Reich. David, his father, der David, sein Vater, was the type of suffering Christ. War der Typus des leidenden Christus. Persecuted, der verfolgt, misunderstood, und missverstanden, despised and hated, und geschlagen und gehasst. Solomon is the type of Christ who will reign for 1,000 years. Und Salomo ist der Typus des Christus, der für 1,000 Jahre regiert. And despite all of this, und trotz all dem, despite the fact that David was his father, und obwohl David sein Vater war, King David was his very father. Der König David war der Vater von Salomo. He saw David take the armies in and out. Er hat gesehen, wie sein Vater David die Armeen hereingebracht hat. He saw David write the Psalms. Er hat gesehen, wie sein Vater David die Psalmen geschrieben hat. He heard inspiration right from his dad's mouth. Und er hat diese Inspiration aus dem Mund seines Vaters gehört. He watched him write Psalm after Psalm after Psalm. Und er hat gehört, wie sein Vater ein Lied nach dem anderen geschrieben hat. Solomon, get my guitar. Und David hat gesagt, Salomo, gib mir die Gitarre. I just wrote a new song. I want you to hear it. Ich habe ein neues Lied geschrieben. Ich möchte, dass du es hörst. It's called. Es heißt. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall never want. Mir wird nichts mangeln. Imagine the first ears that psalm fell on. Denk an die ersten Ohren, die diesen Psalm gehört haben. Bathsheba, I just wrote a new psalm. You want to hear it? Bathsheba, ich habe einen neuen Psalm geschrieben. Willst du hören? It's called. The Lord is my shepherd. Er heißt, der Herr ist mein Hirte. And he would write all these psalms. Und er hat all diese Psalmen geschrieben. And with all that Solomon knew, und mit all dem, was Salomo wusste, look what happens, verse 3. Schau, was passiert ist, Vers 3. And he had 700 wives. Und er hatte 700 vornehme Frauen. For what? Warum? Like, that is ridiculous. Das ist lächerlich. Somebody say, that's ridiculous. Jemand sagt, das ist lächerlich. Thank you. He had 700 wives, princesses and 300 concubines. Er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. If he spent each night with a different one, und hätte er jede Nacht mit einer anderen Frau verbracht, it would take him almost 3 years to make the rounds. Hätte es circa 3 Jahre gedauert, bis der Zirkel geschlossen wäre. It's incredible, right? Das ist unglaublich. Vers 4. And it came about when Solomon was old, his wives turned his heart away after other gods. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. After other gods. Anderen Göttern zu. And his heart was not wholly devoted to the Lord his God. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn. As the heart of David his father had been. So wie das Herz seines Vaters David. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the detestable idol of the Ammonites. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkon, dem Scheusal der Ammoniter. How could that have happened? Wie konnte das geschehen? Very slowly. Ganz langsam. One step at a time. Ein Schritt zu einer Zeit. Associating with the wrong people. Zusammen sein mit den falschen Leuten. And then letting your convictions come down. Und dann zusehen, wie deine Überzeugungen hinunterkommen. And then picking up a cigarette once again that you had not smoked for 5 years. Und dann vielleicht wieder eine Zigarette nehmen, die du vielleicht 5 Jahre nicht geraucht hast. Drinking a beer again that you did not drink for 3 years. Ein Bier zu trinken, das du vielleicht 3 Jahre nicht getrunken hast. And then that leads to a marijuana cigarette. Und das führt dann zu einer Marihuana-Zigarette. And then it leads to somewhere you shouldn't be. Und dann bist du vielleicht irgendwo, wo du nicht sein solltest. And then suddenly your emotions are exposed to things you shouldn't be around. Und dann sind deine Gefühle plötzlich in einer Umgebung, wo sie nicht sein sollen. And they're adjusting to it. Und sie passen sich an. You know, like sugar addicts. Kennst du also diese Zuckerabhängigen? If you stop taking in sugar, you won't want sugar anymore. Wenn du aufhörst, Zucker zu nehmen, dann willst du den Zucker nicht mehr. Stop your intake of sugar, and after a while, when you look at an apple strudel, you won't even want to eat it. Also nach einer Zeit, nachdem du den Zucker abgesetzt hast, willst du den Apfelstrudel gar nicht mehr essen. You won't. Willst du nicht? You won't want sugar. You'll say, "Is any sugar in that apple strudel?" Und du wirst fragen, gibt's einen Zucker in dem Apfelstrudel? Ach, so sweet. Puh, das ist so süß. You have any real apple strudel? Hast du nicht like, echten Apfelstrudel? I mean, that's just all sugar. Das ist ja alles nur ein Zucker. Right? You literally become like that. Und du wirst dann so. And as a believer you become like that. Und als Gläubiger wirst du so. You look at things that you once were drawn to and you have no appetite for them. Und du siehst dir die Dinge an, wo du dich früher hingezogen gefühlt hast und du willst sie gar nicht mehr. But then you take one bite. Und dann nimmst du aber einen Bissen and two bites, und noch einen Bissen and three, und einen dritten and Bissen four, und einen vierten. And suddenly the appetite is created once again. Und plötzlich wird der Appetit wieder hergestellt. And suddenly you're doing something you never could imagine. Und plötzlich tust du etwas, was du dir vorher nie vorstellen never, hättest können. Ever, ever could imagine. Niemals hättest du dir vorstellen können. People that I have looked up to. Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe. And then they're doing something that I could never imagine. Und dann tun sie etwas, was ich mir niemals and vorstellen they could hätte never können. Imagine. Und was sie sich nicht vorstellen hätten können. And the same thing can happen to me. Und dasselbe kann auch mir geschehen. And to you. Und dir geschehen. 5 years from now, 5 Jahre von jetzt, we'll be scratching our heads, werden wir uns unseren Kopf kratzen, and we'll be wondering how certain people could be living the way they're living. Und wir werden uns fragen, wie gewisse Leute so leben können, wie sie jetzt leben. And by the grace of God, it won't be me. Und durch die Gnade Gottes bin's nicht ich. And by the grace of God, it won't be you. Und durch die Gnade Gottes bist es auch du nicht. There was something about David. Aber es gab etwas, es gibt etwas mit David. That made the difference. Was den Unterschied gemacht hat. Between how do you say his name? Amaziah, zwischen Amaziah and Solomon und Salomon and David. Und David. Amaziah and Solomon. Amaziah und they Salomon. They both did right in the sight of the Lord to a degree. Sie haben beide eigentlich richtig gehandelt in den Augen Gottes bis zu einem gewissen Maß. That means there were certain things in the Bible they thought that's good. Da gab es gewisse Dinge in der Bibel und das war ja, das ist okay. That's good too. Das ist auch okay. This is good too. I'm gonna okay. live like that. Ja, ich möchte so leben. I'm gonna worship the Lord. Ich werde so leben. The Lord says that's wonderful. Ich werde den Herrn anbeten und der Herr sagt, das ist wunderbar. I'll go to Bible college. Ich gehe in die Bibelschule. That's wonderful. Das ist wunderbar. I'll come to church. Ich komme in die Gemeinde. That's wonderful. Das ist wunderbar. How about love your wife? Was ist es damit, deine Frau zu lieben? I didn't hear what you said, Lord. What was that? Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Was war das? I'll talk about that later. Ich spreche mit dir darüber wait später. Wait a minute. Eine Minute warte. You're worshiping me. Du betest mich you an. You are keeping certain words that I've spoken in your heart. Und du hältst gewisse Worte, die ich in dein Herz gesprochen but habe. Now you're being a selective hearer. Aber jetzt bist du sehr selektiv in dem, was du hörst. And there will always come the point. Und es wird immer dieser Punkt kommen, where we have to decide whether we're going to pass through the wall of selectiveness. Wo wir uns entscheiden müssen, ob wir durch diese Wand selektiv sind oder nicht. A selective hearer. Durchgehen. Ein selektiver Hörer. I have filters in my heart. Ich habe Filter that does not let certain truths through. Die gewisse Wahrheiten nicht durchlassen. For years. And years, jahrelang, and 25 years, 25 Jahre and 35 years, 35 and 55 years later, und 55 Jahre später, the person still doesn't let that truth enter their heart. Lässt diese Person diese Wahrheit noch immer nicht in ihr Herz eindringen. 1 Corinthians 13:4. Love suffers long. Die Liebe, die ist langmütig. And is kind und ist freundlich. But that person after 35 years of being a Christian is never kind. Aber diese Person nach 35 Jahren als Christ ist nicht freundlich. They're always in church. Sie sind immer in der Gemeinde. They're always worshiping. Sie beten immer an. They give their tithe. Sie geben ihren Zehnten. They give offerings. Sie geben in die Spende. They go soul winning. Sie gehen auf die Straße zum Seelengewinnen. But they're never kind. Aber sie sind nicht freundlich. This is something. There's something in the heart. There's a stronghold. Das etwas im Herzen, eine Festung. It never comes to the place of death. Und es kommt nie zu dem Punkt des Todes. Where I say, Lord, we are at a incredible contrast here. Wo man sagt, Herr, wir sind da bei einem großartigen Kontrast. Your word says kind. Dein Wort sagt freundlich. And I am actually unkind. Und ich bin eigentlich unfreundlich. Like most of the time. Fast die ganze Zeit. What do we do here? Was machen wir? You can ignore the word. Du kannst das Wort ignorieren. Avoid the word. Oder vermeiden. Or humble yourself before God and step out of yourself. Oder dich vor Gott demütigen und aus dir selbst herausschreiten. Our church is on the verge of exploding. Und unsere Gemeinde steht kurz vor der Explosion. Doors are opening that I don't even want to talk about publicly. Und Türen öffnen sich, über die ich nicht einmal öffentlich sprechen möchte. People coming to me privately and saying, "This is between me and you, Pastor, but I've got an idea." Leute kommen zu mir und sie sagen, Pastor, das ist persönlich zwischen dir und mir, aber ich habe eine Idee. In my heart just beats. I think, whoa. Und mein Herz klopft. Oh man, this is exciting. Und ich denke, this mir, is getting exciting. Das ist aufregend. Wow, we're on the verge. Wir sind an diesem Punkt. But we have to grow with it. Aber wir müssen damit wachsen. That means every single one of us. Und es bedeutet, dass jeder von uns. If we want to be like David. Wenn wir so wie der David sein wollen. David was a person who progressed with the Lord. David war eine Person, die mit dem Herrn mitgegangen ist und Fortschritte gemacht hat. And that's why he followed the Lord with all his heart. Und deswegen heißt es, er hat dem Herrn nachgefolgt mit seinem ganzen Herzen. People who follow the Lord half-heartedly. Menschen, die dem Herrn nachfolgen mit halbem Herzen. They follow to a certain point. Sie folgen nach bis zu einem gewissen Punkt. Till they marry a certain person. Bis sie eine gewisse Person heiraten. Till they have certain children. Bis sie gewisse Kinder haben. Till they get a certain position. Bis sie eine gewisse Position till they reach a certain happiness. Bis eine bestimmte Freude erreicht haben. Until they understand a certain amount of the Bible. Bis zu einem Punkt, wo sie ein bestimmtes Wissen von der Bibel haben. Und dann ist so ein Relaxedness. I'm fine. Und sie sagen, oh, mir geht's gut. I made it. Ich habe es geschafft. I'm rich. Ich bin reich. I've become wealthy. Ich bin wohlhabend geworden. I have need of nothing. Und mir fehlt gar nichts. And Jesus would say, und Jesus würde sagen, Revelation 3:17, in Offenbarung 3:17, I say, ich sage, that you are blind, dass du bist blind, miserable, elend, poor, arm, wretched, elend, and naked, und nackt. Wow. When we stop progressing, wenn wir aufhören, mit dem Herrn weiterzugehen, see, I can backslide tomorrow, ich kann schon morgen einen Rückschritt machen, and nobody machen. Would know. Und niemand wird es vielleicht wissen. Except the Lord. Außer der Herr. And Rob Prokop. Und Robert Prokop. Did what was right in the sight of the Lord. Tat was recht war in den Augen des Herrn. And he went to Bible school. Und er ging in die Bibelschule. And went to the mission field. Er ging aufs Missionsfeld. And worked his heart out. Er hat sein Herz hinausgearbeitet. And began a church. Er hat eine Gemeinde and begonnen. Had Bible college. Er hat eine Bibelschule angefangen. Outreach. eine Evangelisation. And the church grew. Und die Gemeinde ist gewachsen. And he preached weekly. Und er hat wöchentlich gepredigt. But he didn't follow the Lord with all his heart. Aber er ist dem Herrn nicht nachgefolgt mit ganzem Herzen. Because I didn't progress with the Lord. Weil ich bin nicht mit dem Herrn so weitergegangen. Watch this. If you don't progress, wenn du nicht weitergehst, you will regress. Wirst du Rückschritte machen. You cannot stay in the middle of a hill. Du kannst nicht in der Mitte auf dem Weg auf einem Berg stehen bleiben. We don't have brakes. Wir haben keine Bremsen. In our Christian automobiles. In unseren christlichen you Autos. You just have a gas pedal. Wir haben nur eine Gaspedal. And when you take your foot off the gas, especially on a hill, you're just going to start rolling backwards. Und wenn du deinen Fuß vom Gaspedal nimmst, besonders dann, wenn es bergauf geht, fängst du an, zurückzurollen. One of the proudest moments of my life. Vielleicht einer meiner stolzesten Momente in meinem Leben. Happened about 2 weeks ago. Ist vor 2 Wochen passiert. When Pastor Dragon, Pastor Mike and Pastor Brent got ordained. Pastor Mike, Pastor Dragon und Pastor Brent ordained worden, also Pastoren geworden sind. I remember when each of them came to Vienna. Und ich erinnere mich an jeden einzelnen, wo er nach Wien gekommen ist. I remember the day that we met Dragon at Schwedenplatz. Ich denke an den Tag, wo wir den Dragon am Schwedenplatz getroffen haben. We actually had a fight out there. Und da gab es einen Kampf. It was the worst time I've ever had soul winning. Und es war die furchtbarste Zeit, die wir gehabt haben. Someone attacked us and one of our guys went boom. Jemand hat uns angegriffen und einer von uns hat ihm eine gegeben. And then the guy that went boom. Und derjenige, der den geschlagen hat, came over to me and said, "Did I do good?" Ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, habe ich das gut gemacht? Yeah, yeah, you did good. Ich habe gesagt, sicher, du hast es gut you gemacht. You did really good. Du hast sehr gut gemacht. I remember when they came. Ich erinnere mich. And I remember watching them go up for ordination. An die Zeit, wo sie gekommen sind und dann habe ich gesehen, wie sie da Pastoren geworden sind. And then I remember just weeping there. Und ich erinnere mich, da habe ich geweint. Yeah, I just couldn't hold it back. Und ich habe mich da nicht zurückhalten können. So happy. Und ich war so glücklich. That people have set their heart to wholly follow the Lord. Dass diese Männer ihr Herz wirklich festgelegt haben, ganz dem Herrn nachzufolgen. And wouldn't it be a most wonderful thing? Und wäre es nicht das Wunderbarste? When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen, one by one, einer für, also and I will have to be there, Hebrews 13:17. Und in Hebräer 13:17, the pastor will be there with the person. Dort steht auch, dass der Pastor mit der Person dort stehen wird. He will have to give an account for the person with the person. Und der Pastor wird auch für die Person mit der Person Rechenschaft ablegen. Now this is what made David so special. Und das ist es, was den David so speziell gemacht Because hat. If it was written, weil wenn es gestanden ist, then it was in his heart. Wenn es in der Bibel gestanden ist, war es auch in seinem Herzen. That's why he wrote Psalm 1. Und deswegen hat er dem Psalm 1 geschrieben. Blessed is the man, gesegnet ist der Mensch, who does not walk in the counsel of the ungodly. Der nicht wandelt im Rat des Gottlosen. Does not stand in the way of sinners. Der nicht steht im Weg der Sünder. Does not sit in the seat of the mockers. Und nicht sitzt im Sitz des Spötters. But aber his delight aber seine Freude is in the law of the Lord. Ist im Gesetz des Herrn. In which he meditates both day and night. In dem er Tag und Nacht meditiert. This was David. Und das war der David. Meditated on the word. Er hat im Wort Gottes meditiert. And it says in verse 3. Und im Vers 3 steht. And he shall be like a tree. Und er wird sein wie ein Baum. Planted by the rivers. Der bei dem Fluss gepflanzt wird. Whose leaves will be green. Und dessen Blätter grün sein werden. Who will bring forth fruit in its season. Und der Früchte bringen wird zu seiner Saison. In season, not all time, in season. Nicht immer, aber zur rechten Zeit. And whatever he does, und was immer er tut, he will prosper. Er wird wachsen, er wird gedeihen. That was David. Und das war David. That can be every one of us. Und das kann jeder von uns sein. But I challenge us all this year. Und ich möchte uns alle herausfordern dieses Jahr. This is the first year, first week of me for this year. Weil das ist jetzt meine erste Woche in diesem Jahr. Right, it always starts in June. Weil ich beginne die Jahre eigentlich erst im Ende Juni. Let's all go beyond. Lasst uns alle einen Schritt noch dazu nehmen. Let's go further. Lasst uns weitergehen. Be a better hearer this year. Und seien wir ein guter Hörer, Zuhörer. In your weaknesses, trust him. Und vertraue Gott in deinen Schwächen. Don't fight your weaknesses, get on your knees. Und kämpf nicht gegen deine Schwächen, sondern geh auf die Knie. Commit those things. Und übergebe sie dem Herrn. Understand 2 Corinthians 12 that weaknesses neutralize pride. Und verstehe 1. Korinther 12, wo deine Schwächen neutralisieren deinen Stolz. They're there for a reason. Deine Schwächen sind da für einen bestimmten Grund. And as we meditate, we understand God's plan. Und wenn wir darüber nachdenken, verstehen wir Gottes Plan. If you don't meditate on the word, wenn du nicht nachdenkst über das Wort Gottes, you'll be fighting things God doesn't want you to fight. Dann wirst du gegen Dinge ankämpfen, die Gott gar nicht will, dass du gegen die ankämpfst. Und du wirst Dinge annehmen, die Gott nicht will, dass du annimmst. Doing things he never asked you to do. Und Dinge tun, die er dich nie gefragt hat zu tun. Not doing things you could never imagine he would want you to do. Und Dinge nicht tun, wo du dir nie vorgestellt hättest, dass er es will, dass du tust. Because it all comes from the word. Weil es beginnt alles und es kommt alles vom Wort. I mean, it was clear to Solomon. Und es war für den Salomo klar. Don't take strange wives. Es war klar, nimm keine fremden Frauen. And he did it anyway. Aber er hat es trotzdem getan. Because it felt good. Weil es hat sich gut angefühlt. He met the woman. Er hat die Frauen getroffen. Wow, she's very beautiful. Und wow, sie ist sehr schön. She's very lovely. Sie ist sehr, sehr lieb. Stand there long enough, and you're going to take her as your wife, Solomon. Und Salomo, wenn du lang genug mit ihr bleibst, wirst du sie zu deiner Frau nehmen. What the Lord said? Erinnerst du dich nicht daran, was der Herr gesagt hat? What did he say? Was hat er gesagt? Would you like to be my wife? Möchtest du meine Frau sein? Solomon. Salomo. Oh my gosh. Oh Gott. Oh my gosh, come on. Oh mein Gott, was Wake ist los? Up. Wach Wake auf. Up. Wach auf. Somebody, if his dad was still alive, he would have slapped him in the face. Wake up. Wäre sein Vater noch am Leben, er hat gesagt, wach auf, Salomo. You're wach the auf. King. Du bist der König. And Solomon worshipped demons. Und Salomo hat Dämonen angebetet. At the end of his life. Am Ende seines Lebens. How much more do we need to be careful? Und wie viel mehr müssen wir vorsichtig sein? Let's go beyond. Und gehen wir darüber hinaus. Let the word hit areas that it has never hit before. Und lassen wir das Wort auch Gebiete in unserem Leben treffen, die es vorher noch nicht getroffen hat. And don't ignore the word. Und ignorieren wir das Wort nicht. If you're not kind, wenn du nicht freundlich bist, and the word says love is kind, und das Wort sagt Liebe ist freundlich, then get on your knees, dann geh auf deine Knie, and say Lord, und sage Herr, I want this in my life. Ich möchte das in meinem Leben sehen. I beg you. Ich bitte dich. I follow you with all my heart. Ich folge dir mit meinem ganzen Herzen. I beg you to work this in my life. Ich flehe dich an, arbeite das in mein Leben hinein. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. The time is short. Die Zeit ist kurz. There is war in Israel. Es gibt Krieg in Israel. The nations are stirring. Die Nationen lehnen sich auf. And we are not ignorant. Und wir sehen das. Of everything that will happen in the end. Und das alles, was am Ende auch noch passiert. Antichrist. Der Antichrist. One world government. Diese ein also diese Weltherrschaft. 666. Diese Zahl 666. Computer chips. All of these things. All diese Dinge. The building of the temple. Dass der Tempel wieder gebaut time wird. Is short. Und die Zeit ist kurz. And Father, we want to stand before you. Und Vater, wir wollen vor dir stehen. One after another, einer nach dem anderen, after another, nach dem anderen, and have followed you with all of our hearts. Und wir wollen dir gefolgt sein mit all unserem Herzen. And what a proud day that will be. Und was für ein stolzer Tag wird es dann sein. In the Lord, stolz im Herrn, to your glory, für deine Herrlichkeit. Father, we pray for Vater, this message. Wir beten jetzt für diese Botschaft, that it would have its way in our hearts. Dass sie ihren Weg in unseren Herzen haben möge. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.